meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beobachte das Paradies. Der Mann mit der schönsten Nase versucht, der Härte zu entfliehen. Die Königin von England zieht mit, wohin die Höhle zieht.